Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein, ihr Kinder wisst ja gleich, sieben auf einen Streich. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein, wenn meine Elle fliegt, wird jeder gleich besiegt. Selbst wo Riesen da ist mir nicht ein bisschen bang. Wenn mich mal der Mut verlässt, versuch ich's mit Gesang. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein. Ihr Kinder wisst ja gleich, sieben auf einen Streich. Was so ein Schneider alles kann. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, alles kann. Das ahnt ihr sicher nicht. Nein, nein, das ahnt ihr nicht. Ein Schneider stellt auf seinen Mann. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, seinen Mann. So gut er eben kann. So gut er eben kann. Und wenn ich nicht weiter weiß, weiß ich einen Rat. Ich nehm die Nadel lang und spitz und schreite gleich zur Tat. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein. Ihr Kinder wisst ja gleich, sieben auf einen Streich. Schneiderlein, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein. Wenn meine Elle fliegt, wird jeder gleich besiegt. Einmal fing ich Kreuz wie Dehl, wenn ich euch jetzt sag, sieben Fliegen meiner Seele mit nur einem Schlag. Seitdem bin ich das Schneiderlein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Schneiderlein. Und bin in einem